Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freithemennacht. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr mir faxen wollt, Telefonnummer, Faxnummer 0800 5678 110. Ein Fax habe ich bekommen zur Sendung von gestern. Da hatten wir das Thema peinliche Vorlieben. Und ein 15-jähriger junger Mann schreibt mir, der anonym bleiben will: Hi Domian, ich bekomme immer eine Erektion, wenn ich ein hübsches Mädchen eine Zigarette rauchen sehe. An diese Bilder denke ich dann abends beim Onanieren. Das ist meine peinliche Folie. Dann habe ich einen Fax bekommen von Jana aus Minden und die schreibt: Hi Domian, hatte heute bei dem geilen Wetter das erste Mal in meinem Leben Sex im Freien. Es war tierisch. Ein Orgasmus unterm Sternenhimmel. Ist es über dich auch schon gekommen? Es grüßt dich, Jana. Nein, es ist über mich noch nicht gekommen. Leider, gestern, heute ist das Wetter ist ja wirklich wahnsinnig und animiert einen eigentlich gerade dazu. Vielleicht ist es aber über euch schon gekommen und ihr habt Lust, mir davon zu erzählen. Vielleicht kommt ihr gerade nach Hause von einer schönen kleinen Schweinerei im Freien und habt Lust, ein bisschen darüber zu plaudern. Also, was haben diese Frühlingsgefühle mit euch schon angerichtet? Ist vielleicht schon was gelaufen draußen im Freien, in der warmen Abendluft, in der Frühsommerabendluft? Wenn ihr Lust habt, mir darüber zu erzählen, Telefonnummer 0800 5678 111. Erster Anrufer, ja, oder erster Anrufer, das sind mehr sogar. Erstmal Dirk, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Dirk. Ja, Dirk. Du hast deine Mama auch dabei, lese ich hier. Ja, genau. Wie heißt denn deine Mutter mit Vornamen? Meine Mutter heißt mit Vornamen Helga und ich bin Dirk aus Flensburg. Das ist ja wunderbar. Wir grüßen mal jetzt in den hohen Norden. Ja, genau. Und ja, zwar eigentlich zu dem gestrigen Thema an. Auch nochmal zu den peinlichen Vorlieben. Zu den peinlichen Vorlieben, ja. Genau. Ja, und zwar meine peinliche bzw. unsere peinliche Vorliebe ist, ja, dass wir uns das abends immer gemütlich machen und auf einer Eckgarnitur liegen. Sie quasi auf der linken Seite, ich auf der rechten und in der Mitte treffen sich quasi unsere Köpfe dann wieder. Also du und deine Mama. Ja, genau. Ich und meine Mutter. Der 34-jährige Dirk, ja, kuschelt dann abends mit der Mama. Ja. Auf dem Sofa. Ja, und ich habe das auch schon einigen erzählt. Und ja, die finden das alle unnormal. Ja, vielleicht ein bisschen befremdlich. Ich jetzt auch, muss ich zugestehen. Du lebst also bei deiner Mutter, schließe ich daraus. Nee, leben nicht. Ich habe meine Wohnung genau über ihr. Gut, aber ganz nah zusammen dann, ne? Ja. Und ihr verbringt sehr viel Freizeit miteinander? Ja. Und eigentlich den ganzen Tag, kann man quasi sagen. Achso, ja. Arbeitest du nicht? Nein, zurzeit noch nicht. Die Saison hat noch nicht angefangen. Wenn die Saison also anfängt jetzt, dann geht das wieder los. Arbeitest du in der Gastronomie oder was? Ja, genau. Ah, ja. Wie sieht denn dann dieses Kuscheln im Einzelnen genau aus? Ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen. Ihr liegt ja relativ nah beieinander auf der Couch. Die Köpfe treffen also sich, sagst du? Das hat nichts mit der sexuellen Seite zu tun. Ja. Das ist nur rein. Bin ich ja schon mal beruhigt. Ja. Also so ähnlich. Ich hatte ja gestern so einen interessanten Anrufer, der mit seinem Rottweiler gekuschelt hat. Ja, das habe ich gehört. Du kuschelst nicht mit deinem Rottweiler, dafür mit Nein. der Mama. Ich kuschel mit meiner Mutter, obwohl ich schon 34 bin und zurzeit auch keine Freundin habe. Hattest du denn schon mal eine Freundin? Zwischendurch schon mal, habe ich schon mal eine Freundin, aber hast du schon mal mit einer nur für kurze Zeit. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Ich? Ja, selbstverständlich. Ich habe 4 Kinder. Ach, du hast 4 Kinder? Ich habe schon 4 Kinder, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe mir jetzt so ein ganz braves Mamasöhnchen vorgestellt. der sich ja gar nicht an andere Frauen ranwagt. Aber das ist dann ja doch was anderes bei dir. Nee, überhaupt nicht. Erzähl mir, wie das Kuscheln, ich will mir das noch genau vorstellen. Wie läuft das Kuscheln ab? Streichelt ihr euch, krault ihr euch am Nacken oder wie? Nee, das ist so, dass sie sich dann gerne mal bei mir auf die Schulter legt. Mhm. Und das Komische ist dann, dass sie dann auch sehr gerne dabei einschläft. Ja. Und es ist auch schon passiert, dass wir lachen da selber drüber, ja, dass wir morgens dann auch so wieder wach werden. Ist ja fast schon ein hinreißendes Bild, ne? Ja. Jetzt gib mir mal eben deine, wir reden gleich nochmal zusammen, Dirk, gib mir mal die Mama, die Helga, die 57 ja Jahre alt ist. Ja, ich geb sie mal. Ja, genau, Moment, gerne. Hallo Domian. Hallo Helga, das hört sich ja nun sehr ungewöhnlich an, zumindest, ne, erstmal. Ja, sicherlich, aber ja, das ist nun mal so. Ne? Und hast du da keine Bedenken gehabt, als das so anfing, vielleicht in dem hohen Alter, also er ist nur 34, 57, noch so ein körperlich intimes Verhältnis zu deinem Freund, zu deinem Sohn zu haben? Ja, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Also das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, das ist eigentlich so schleichend gewesen. Mhm. Wenn wir mal so ein bisschen mehr und ja, wir leben eigentlich so, wie Mann und Frau zusammen. Ja, aber eben nicht sexuell, ne? Das muss man nochmal. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Nochmal ganz klarstellen. Es ist innige körperliche Beziehung zwischen euch beiden. Ja, ich habe eine sehr, sehr starke Bindung zu meinem Sohn. Ich habe zwei Söhne, zu dem Älteren aber auch. Mhm. Nur er lebt ja für sich, also er ist verheiratet. Mhm. Also zu ihm habe ich auch eine starke Bindung. Aber ihr schlaft nicht in einem Bett zusammen? Ja, das kommt vor. Das kommt auch vor? Ja, das kommt vor. Das ich bin ja ganz baff. Gar noch unter einer Bettdecke? Nein, nicht in einem Bett. Wenn wir jetzt, ich habe hier eine riesengroße Eckcouch. Ja, dass ihr da zusammen einschlaft, hat er mir gar schon erzählt. Ja, und dann schlafen wir manchmal ein und werden morgens auch so wieder wach, ja? Aber ich frage trotzdem nochmal, hat man nicht so als Mutter dann doch irgendwie so eine Hemmung, weil so ganz, ich sag jetzt mal, so ganz normal ist es ja vielleicht doch nicht, dass man so eine körperliche Verbindung dann zu einem doch sehr viel, schon sehr alten Sohn noch hat. Hast du da nicht so eine Hemmung gehabt am Anfang? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich denke gerade darüber nach, vielleicht ist es ja auch wirklich okay, wenn ihr euch damit so arrangiert habt und ihr beide damit froh seid. Aber ich meine, jetzt gestern, als mein Sohn, er hat dann angerufen bei dir. Ja. Übrigens führen wir deine Nacht auch zusammen hier auf unserer Couch. Also kuschelt ihr beiden immer und ja, schaut sie die Sendung an. Ja, also das gucken wir uns immer an. Ja. Und er hat dann gestern angerufen. Und da ist mir eigentlich das erste Mal wirklich bewusst geworden, dass das auch nicht ganz normal ist. Mhm. Nee, normal ist es bestimmt nicht, da bin ich ganz sicher. Aber das erste Mal eigentlich. Ich habe mir sonst nie was dabei gedacht. Also ich will dir sagen, ich habe auch normales, sehr inniges Verhältnis zu meiner Mutter. Ja. Aber das würde ich nie machen. Das wäre mir ein Schritt zu intim dann. Da hätte ich dann doch eine Distanz, würde ich da aufrechterhalten wollen. Ja. Ist es dir denn, wer weiß das denn noch? Weiß das zum Beispiel der andere Sohn auch, dass du mit diesem Sohn so ein nahes Verhältnis hast? Ich weiß es nicht, ob das nun genau weiß, dass wir jetzt hier manchmal so einschlafen oder wenn ich jetzt schlafe, das kann auch schon vorkommen, dass mein Sohn mich denn so wach küsst auf die Wange, ne? Mhm. Und sagt hier, Mama, hier, du wolltest doch nicht schlafen oder aufstehen oder wie auch immer. Das kommt vor. Aber ich weiß nicht, ob mein ältester Sohn nun das so genau weiß. Also wir haben da eigentlich nie drüber gesprochen. Wäre dir das ihm gegenüber peinlich? Dem Eltern? Nein, das nicht. Wäre mir überhaupt nicht peinlich. Nun könnte man ja denken, die beiden haben so ein inniges Verhältnis miteinander. Die Helga, die Mutter, lässt überhaupt gar keine Frau zu an der Seite von Dirk. Wie ist das? Ganz. Das ist eben nicht so, Domian. Also du bist nicht eifersüchtig, wenn deine Frau auftaucht? Ich wäre glücklich, wenn er eine Festziehung hätte. Ach so. Also die vier Kinder müssen ja noch irgendwo hergekommen sein. Waren das keine langen Beziehungen? Doch, er war verheiratet. Er war verheiratet? Er war verheiratet, ja. Und in der Zeit hattet ihr aber nicht so ein enges körperliches Verhältnis? Nein. Ich könnte mir auch vorstellen, Helga, dass eine Frau, eine Freundin von ihm, die Nase rümpfen würde. Die was? Die Nase rümpfen würde, wenn sie das mitbekäme. Dass die eifersüchtig ja wäre. Ja. Würdest du dann einen Schritt wieder freiwillig zurückgehen? Ja. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Das musst du auch tun. Also das auf jeden Fall. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Also wenn er eine Freundin hat oder eine Frau findet, also dann räume ich das Feld. Ich dachte gerade im ersten Moment, als er das so erzählte, hatte ich ja so ein paar Fälle schon mal hier. Oh, das ist so ein richtiges klassisches Muttersöhnchen. Die Mutter krallt total an ihm und lässt überhaupt gar keinen anderen Menschen, sei es Frau oder Mann, an ihn heran. Aber so ist es nicht bei euch. Nein, so ist das nun nicht. Mhm. Ganz bestimmt nicht. Das ist nur eben, dass wir ein unwahrscheinlich inniges Verhältnis zueinander haben. Ja. Also ich liebe ihn ja über alles und ich denke auch, dass er, also bei ihm ist es auch ein bisschen mehr als normal. Also sein sollte. Mhm. Aber wir unterstreichen nochmal, das hat keine sexuelle Komponente, ne? Nein. Überhaupt nicht. Nein, ja. Um Gottes Willen. Liebe Helga, schön, dich kennengelernt zu haben, so akustisch. Ja. Jetzt gib mir bitte ganz kurz den Dirk nochmal und ich wünsche alles Gute und man sieht sich ja jeden Abend, ne? Ja, eben. Tschüss. Ja, ciao. Alles klar. Tschüss. Also Dirk, jetzt wünsche ich dir dann doch auch bald meine Frau, ne? Jo, vielen Dank. Ne? Und kuschel schon mit deiner Mama? Ja. So ist das ja im Rahmen. Ich finde es auch okay. Es ist ungewöhnlich, aber es ist okay. Ja, viele Grüße aus Flensburg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Dirk. Tschüss. Ciao. So, jetzt bin ich verbunden. Ich bin ja wirklich gespannt auf eure Geschichten bezüglich Frühlingserwachen, ne, und Frühlingsgefühle. Ich war heute in der Stadt in Köln. Mein Gott, die Leute haben ja kaum was an. Die lechzen ja geradezu danach, sich zu zeigen, Fleisch zu zeigen, Erotik zu zeigen, ein bisschen damit zu spielen. Was ist schon passiert bei euch heute? Heute oder gestern? Draußen, im Walde, im Busch oder am See oder wo auch immer. Wilhelm ist dran und der ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Wilhelm. Ja. Ja, du bist dran. Dein Thema. Ja, also ich möchte direkt anknüpfen an das gestrige Thema. Auch nochmal. Der peinlichen Vorliebe. Ja. Ja, ich habe da also auch eine peinliche Vorliebe, die liegt aber so mehr auf der verbalen Ebene. Aha. Das heißt, nur um mal so ein konkretes Beispiel zu nennen, ich hatte eine Arbeitskollegin, gerade 20, und wir haben da auch schon solche verbalen Spielchen gemacht. Und dann haben wir in der S-Bahn gesessen und gegenüber saß eine ältere, konservativ biedere Dame, und dann fing sie plötzlich an, ja Wilhelm, also ich gehe ja davon aus, dass heute Abend aber der Analverkehr steigt. Hey. Und dann habe ich gesagt, ja du, ich hatte ja heute einen schweren Tag, das weiß sie ja aus eigenem Erleben, und ich bin nicht ganz sicher, also wenn ich heute Abend meinen Analverkehr nicht kriege, dann ist aber was los. Dann ist dieser Frau der Mund offen stehen geblieben, sie ist aufgestanden, hat dann woanders ihre Position bezogen, hat uns aber beobachtet, und also dieses Mädchen nicht mehr aus den Augen gelassen und gelegentlich immer wieder mal den Kopf geschüttelt. Also, aber ihr habt das nur so zum Scherz gesagt, ne? Das war natürlich zum Scherz gesagt. Ihr habt also, gar nichts miteinander und ihr habt diesen Verkehr auch noch nie vollzogen. Nein, ne? Den haben wir noch nicht vollzogen. Wir hatten ganz einfach unseren Spaß daran, dass wir gesehen haben, wie jemand damit umgeht. Also dem wir eigentlich zugetraut haben, dass er eine ganz distanzierte Haltung wahrscheinlich zu diesem Thema haben Ich finde das toll, dass du in deinem Alter von 56 Jahren noch Spaß an solchen Spielchen hast. Das habe ich gerne so mit 14, 17 gemacht. Ja, in dem Alter auch Leute schocken, ne? Auch, sagen wir mal so, auch die Hochbetagten haben gewissermaßen noch so infantile Impulse gelegt. Klar, ja. Also das ist so eine peinliche Angewohnheit, ein Hobby von dir, gerade immer mit dieser Arbeitskollegin das zu machen, oder? Nein, also ist, sagen wir mal so, das war jetzt ein Beispiel. Ich könnte einen anderen Fall erzählen. Ja. Ich hatte einen guten Freund, das war so 74 gewesen. Der Mann war zum damaligen Zeitpunkt 76. Ich war Anfang 20 und er war Lateinpauker. Mhm. Wir hatten nur diese Ebene, also nicht eine andere. Und dieser Mann war ein Anhänger von Franz Josef Strauß, nur um in etwa mal zu zeigen, auf welcher Schiene er war. Mhm. Und total konservativ, total verknöchert in vielen Dingen. Und ich habe ihn dann auch gelegentlich mal provoziert. Wir saßen beispielsweise mal im Bus und ich habe dann plötzlich irgendwelche Gutturalgeräusche gemacht, so plötzlich so oder so. Dann haben sich die Leute umgedreht Und jetzt war ich mal gespannt, ich habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie der alte Katholik damit umgeht. Und naja, als Jesuit und so weiter. Und ich war aber dann doch erstaunt. Der Mann hat die Situation wunderbar in den Griff bekommen, hat dann gesagt, also keine Angst, ich bin die Begleitperson, ich habe ihn völlig im Griff. Aha. Und Sie sehen ja, er nimmt schon wieder völlig normale Züge an, ja, und so weiter. Und dann hat er sich hingesetzt und so richtig die Händchen gerieben. Und das hat ihm dann im Grunde genommen Spaß gemacht. Ja. Also es gibt so gewisse Spiele, die dann aber mehr so... Also dir sitzt der Schalk so ein bisschen im Nacken, was diese verbalen, ja, Dinge angeht. Und wenn sich eine Gelegenheit bietet, tust du's. Ja, genau. So wie die Geschichte ist mit dem Verkehr. Es ist jetzt nicht einseitig, dass ich jetzt also fast schon zwanghaft immer den Begriff Analverkehr ins Spiel bringe, sondern... um ihn nochmal ins Spiel zu bringen. Es kommt darauf an, wenn ich den Eindruck habe, dass ich es mit einem verknöcherten Menschen zu, ja, tun habe. Also du hast den Spaß daran, den Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, ne? Moralisch. Nee, nicht unbedingt. Ich schmeiße den wie so einem Hund etwa einen Knochen dahin, ja, und warte dann, was passiert, wenn die sich draufstürzen auf dieses Thema. Das kann ein Thema sein oder irgendetwas. Also wenn ich demnächst irgendwo in der Bahn sitze und dieses Wort höre, weiß ich, das kann kein anderer sein als Wilhelm. 100%. Der gerade wieder seine Scherze treibt. Ne? Aber 100%ig. Ich kenne da nichts. Auch eine nette, peinliche Vorliebe. Ich danke für den Anruf. Ja, okay. Tschüss, danke. Wilhelm. Okay. Tschüss. Melanie ist dran. Hallo. 19 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Lorian. Hallo, Melanie. Ja, bei mir ist das Thema Tabaluga und Lilly. Ich habe nicht verstanden. Tabaluga und Lilly. Das ist dein Thema. Das Musical, ja. Ich verstehe dich so schnell. Inwiefern ist das dein Thema? Ja, bei mir ist es halt ganz extrem. Ich muss da irgendwie jedes Mal hingehen und versuche auch jedes Mal in die Show zu kommen. Mhm. Und habe es bis jetzt 189 Mal gesehen. 189 Mal? Ja. Wo ist die Show? In Oberhausen. In Oberhausen. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht in dieser Show war. Das ist schade. Und ich überhaupt gar nicht mitreden kann. Tabaluga und... Lilly. Genau. Ein Musical. Mhm. Ein sehr bekanntes Musical in Oberhausen. Genau. Und das ist halt schon zwanghaft bei mir. Ja. Was hast du gesagt? 189 Mal warst du da? Ja, genau. Also ich bin eigentlich jeden Tag da, aber 189 Mal in der Show. Also ich stehe dann auch nachher am Bühneneingang und warte auf die Darsteller. Das ist ja eine richtige Sucht, so hört sich das ja schon an. Ja, genau. 189 Mal da gewesen, das, mein Gott, das kostet eine Stange Geld. Ja, die Sache ist, ich stehe meistens, das ist auch ein bisschen peinlich eigentlich, ich stehe draußen mit einem Suche-Kartenschild in der Hand, vor dem Eingang. Mhm. Und wenn dann Leute kommen, wo jemand krank geworden ist, belabere ich die Leute so lange, bis die mir die umsonst geben. Aha. Also wissen hinterher nicht mehr, wo vorne und hinten ist und schenken mir die dann. Und dann kann ich wieder reingehen. Also Melanie, nun ist das ein bekanntes Musical, was man so immer wieder hört, aber es wissen natürlich nicht viele Leute, ich eingeschlossen, um was es da eigentlich geht. Sag's mal mit ein paar Sätzen, um was die Geschichte ist. Ja, also es geht halt um den kleinen grünen Drachen Tabaluga, der versucht, die Liebe zu finden und Arktos zu besiegen. Arktos ist derjenige, der alles in Eis versetzt und Tabaluga muss den halt irgendwie besiegen und er muss das ewige Feuer finden. Also ein richtig schönes Märchen, ne? Genau, und das ewige Feuer ist halt die Liebe und das ist die Eisprinzessin Lilly, die Arktos erschaffen hat. Ja. Und Tabaluga begibt sich halt auf die Reise und begegnet den Bienen und der Spinne und muss die halt alle besiegen. Was fasziniert dich denn so sehr daran? Was zieht dich da immer hin? Ja, die Show an sich und eine Darstellerin. Eine Darstellerin? Ja. Welche Darstellerin? Maria heißt sie, die macht da halt die Spinne und die Lilly. Aha, und was findest du an der so toll? Ach, ich weiß auch nicht, jetzt ist sie dann verliebt und hin und weg seit einem Jahr jetzt. Aha. Die große Liebe überhaupt. Also richtig verliebt in die Darstellerin? Ja, ja, absolut. Also das ist schon mittlerweile krankhaft. Hm. Hast du sie denn schon mal kennengelernt? Ja, ja, sicher. Näher kennengelernt auch? Ja, also wenn jetzt irgendwelche Partys sind von Tabaluga, dann bin ich auch da und ich, dann tanzen wir oder trinken wir. Das ist schon so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich am Bühneneingang stehe und nur auf Autogramme aus bin. Ja. Ich unterhalte mich halt auch mit den Leuten, ganz normal oder wir gehen feiern oder sonst irgendwas. Also das ist immer so eine Sache. Ich bin da eher skeptisch, wenn man sich in solche Protagonisten von Fernsehen, Film, Bühne verliebt, weil in der Regel ist das ein Unterfangen, was im Unglück endet, ne? Ja, ist es schon. Absolut. Nee, das wusste ich auch von Anfang an. Sie ist auch verheiratet. Mhm. Das wusste ich halt von Anfang an. Anfang an, aber irgendwie meine Gefühle konnte ich doch nicht stoppen. Ich habe ihr auch gesagt, der Fairness halber, weil wir haben uns eigentlich mal ganz gut verstanden. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, eigentlich ganz locker. Sie hat halt nur gesagt, was soll ich machen, ich bin verheiratet. Mhm. Da habe ich gesagt, ich erwarte gar nichts von dir oder so, ich wollte dir jetzt einfach nur sagen. Ja. Weil bei mir war das auch schon so... Ist das schon mal eine gute Antwort, dass da auf jeden Fall kein Rücksignal von ihr kommt im positiven Sinne? Das heißt ja im Klartext, vergiss es, ne? Schminkst dir ab, fahr's runter. Ja, natürlich, aber es ist nicht so einfach. Das ist klar. Vielleicht ein bisschen weniger in das Musical gehen. Das geht nicht, das habe ich schon versucht. Das geht nicht, na okay. Also ich habe schon versucht, irgendwie mal... Also 189 Mal warst du da, sagen wir mal beim 400. Mal rufst du mich nochmal an und erzählst mir vom Stand der Dinge. Okay? Du bist weg. Das war die Melanie, die vom Musical erzählt hat. Wolfgang, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ist er auch nicht da? Hallo? Hallo? Ja, Gott sei Dank. Ich habe schon Sorge gehabt, dass irgendwas nicht stimmt. Wolfgang, 41. Ja. Dein Thema. Ja, ich habe, zumindest für mich ein lustiges Thema. Ich habe einen Minigolfplatz. Ein Minigolfplatz? Ja. Ja. Und ich hatte heute in seiner lauschigen Nacht hier oben im Norden sehr schönes Wetter und ein junges Paar. Glaubte sich halt in einer gewissen Ecke meines Platzes, der ziemlich lustig ist, sag ich mal, alleine und beobachtet und es kam dann... Achso, die glaubten, dass sie alleine und unbeobachtet sind. Und dann kam es halt dazu, wo sie eben glaubten, das alleine machen zu können. Ah, die Frühlingsgefühle. Ja. Da haben wir sie. Ein junges Paar auf einem privaten Minigolfplatz. Nee, nicht privat, schon öffentlich. Achso, ich dachte, der wird dir gehören. Das wäre dein Minigolfplatz. Ja, schon, aber halt für Kunden offen. Ich verstehe. Ja, also nicht das private Elitarität. Um wie viel Uhr war das? Das war heute Abend so 8:45, sag ich mal. Und da war sonst niemand mehr auf dem Minigolfplatz? Ich sag mal, wir waren die Letzten in der Runde. Und ja. Ich musste den letzten Kram halt zusammen einräumen. Tische, Stühle und so weiter und so weiter. So, und die hatten dich gar nicht im Visier. Die haben dich nicht gesehen. Die haben wohl gedacht, ich habe genug zu tun. Und dann sind die hinter das Gebüsch gegangen? Ja, genau so war es, Und was hast du gesehen? Erzähl es uns. zuerst guckt man ja weg, weißt du, ne? Aber nur ganz schnell und dann guckt man wieder hin, ne? Ja. So sind wir ja alle. Und sie wurden ein wenig heftiger. Die wurden ein wenig heftiger? Ja, und dann dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Aber sie zogen das dann doch durch. In der Tat. Ja. So auf die schnelle Nummern oder richtig mit ausziehen? Eher schon auf die schnelle, ne? Und wie hat diese schnelle Nummer, wie lange hat die gedauert? Ja, nun. Ja, immerhin so lange, dass immerhin ein, zwei Bekannte von mir, mehr oder weniger auf meinen Winken hin auch kamen, damit ich auch einen Zeugen hatte. Und das, Gut, und haben die das dann bemerkt, zumindest am Ende, dass sie... Ja, leider Gottes, weil wir uns, zu heftig davon bewegt hatten. Ja. Und hast du mit denen dann noch geredet, oder? Nee, wir gingen dann beiderseits, gesenkten Kopf vom Platz. Aber dass die sich nur auch einen Minigolfplatz gerade ausruhen dafür, es gibt doch genügend andere Stellen, Gebüsch, Wald, Wiesen. Ja. Das war wahrscheinlich auch zum ersten Mal, ne, dass dein Minigolfplatz sowas Aufregendes erlebt hat. Das war mit Sicherheit das erste Mal, das ist vollkommen korrekt. Hat es dich dann auch so ein bisschen animiert, das zu sehen und mit der schönen warmen Luft und so, dich persönlich im Wagen? Nee, also wenn ich ehrlich bin, dann war es eher... Diese Form von Überraschung und von, was geht denn da los? Von Spaß ein bisschen. Also zumindest für mich war es sehr witzig. Zumindest für mich. Ja, schön, dass du es uns auch erzählt hast, Wolfgang. Ja. Mach's ich gut. Dachte, das war passend. Das passt sehr gut, na klar. Alles Gute. Tschüss. Jürgen, schönen Abend. Jo, tschüss. Tschüss. Also wenn ihr heute auch sowas gemacht habt, vielleicht auf einem Minigolfplatz oder wo auch immer, oder was auch immer, bei dem schönen warmen Wetter, dann erzählt es mir. 0805 678 111 oder faxt mir unter 0805 678 110. Frühlingserwachen. Olaf, 36 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Olaf. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Über was reden wir? Mein Thema ist betrifft noch das Thema von gestern, peinliche Vorlieben. Ja. Und zwar ist das Udo Jürgens. Udo Jürgens? Ja. Warum ist das eine peinliche Vorliebe? Ja, also für mich ist es überhaupt nicht peinlich, aber... Für mich wäre das auch nicht peinlich. Das ist angenehm zu hören. Also ich bin ein sehr großer Fan seit circa 20 Jahren. Ja. Aber meine Umwelt reagiert allergisch auf Udo Jürgens. Also weil weiß du den ganzen... auch nicht, woran es liegt. Also es kann auch damit zusammenhängen, dass ich so ein extremer Fan bin. Und du den ganzen Tag den CD-Spieler laufen hast und griechischer Wein singst oder so. Schon ziemlich häufig. Also ich versuche es immer, das einzuschränken, so dass ich die Musik nur spiele, wenn ich für mich alleine bin. Ich hoffe auf Zimmerlautstärke. Lassen. Also ich kann es nicht lassen, immer mal, wenn wir mal in fröhlicher Runde sind, immer mal ein Liedchen mal so dazwischen zu mischen. Und dann denken und die alle. Mal das Thema irgendwie nur mal ganz kurz anzureißen. Und alle denken, fängt er mit dem Udo Jürgens an. Genau. Was ist dein Lieblingslied von Udo Jürgens? Das kennst du bestimmt nicht. Das Lied heißt Verloren in mir. Nee, das ist von der, siehst du, das ist von der Scheibe Geradeaus. Die ist damals noch als LP erschienen. Die das ist ganz Spezielles, ne? Niemals als LP, 1991. Sag doch auch mal etwas, was wir alle kennen, damit wir uns identifizieren können mit deinem Wort. Ja, aber die Dinger, die gehören alle nicht zu meinen Lieblingsliedern. Ehrlich nicht? Nee. Ach, der griechische Wein ist doch ein tolles Lied. Ja, klar. Kann man wunderbar mitsingen und alle fühlen sich wohl. Und ja, ich finde die Lieder auch schön, aber die berühren mich nicht so tief. Ach, jetzt sind wir beim Thema Schlager. Worüber müssen wir dann jetzt auch unbedingt reden? Schlager, das ist ja schon... Wir etwas, müssen was, über was, morgen reden. Ja, wir müssen über Michel reden. Domian, entschuldige bitte. Aber Udo Jürgens und Schlager, das kann ich nicht... Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ich wollte nicht zu nahe treten. Auch bei Schlager, also ich bin auch dem Schlager nicht abgeneigt. Und was ist denn Udo Jürgens für dich? Ist das kein Schlager? Chanson ist es? Nee, Udo Jürgens hat seine ganz eigene Musik. Ach, nennen wir es doch Schlager. Ist doch nicht schlecht gemeint, nicht böse gemeint. Das glaube ich dir auch. Guter Schlager, finde ich das. Nein, aber damit tut man ihm Unrecht, weil er wirklich seine eigene Musik hat. Na gut. Alleine vom Arrangement her. Er hat ein Orchester dabei. Ja. Er hat ein Orchester der absoluten Weltklasse. Das also ist anerkannt. Ich will dir sagen, für mich, jetzt ohne Scheiß, ist das auch aus dieser leichten Muse kommend, eine der ganz, ganz großen in Deutschland. Er hat mit dem Berliner Philharmoniker zusammengespielt. Ja. Und ich sage dir, wenn wir Amerika wären, wäre Udo Jürgens auch ein Weltstar. Ja. Das aus Deutschland heraus mit den deutschen Liedern funktioniert das natürlich nicht so sehr. Er ist ja auch ein Weltstar. Ja, das weiß man in Deutschland nicht. Ja. Er hat mit Sammy Davis hat er zusammen. Ja gut, aber frag mich, in Amerika kennt kein Mensch Udo Jürgens. Er hat eine LP auf Englisch aufgenommen, die war in den Top 20 der amerikanischen Charts. Hast du ihn schon mal kennengelernt? Nein, also ich bin ja auf zig Konzerten schon gewesen, auf 16 Konzerten jetzt insgesamt. Und nach den Konzerten, da macht er immer noch eine Autogrammstunde. Das finde ich auch immer ganz toll von ihm, obwohl er so lange Konzerte macht, dass er dann trotzdem dann nochmal für seine Fans Zeit findet. Aber ein persönliches... Und er auch nochmal ein Wort wechselt, aber dann stehen da ungefähr 100 Leute oder 150 Verstehe. Leute am Bühnenrand und da dann geht das gar nicht. Kann man eine Frage, wenn man Glück hat, kann man dann nochmal eine Frage stellen beim Autogramm geben. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Mann auch ist. Ja, absolut. Interessanter Mann. Und das nicht nur wegen den Frauengeschichten. Nein, generell. Vor einer Weile war in irgendeiner großen deutschen Zeitung ein langes Interview mit ihm. Da dachte ich noch, Hut ab, alle Achtung, interessanter Mensch, würde ich auch gerne mal kennenlernen. So, jetzt aber. Du bist jemand, der sich mit solchen Sachen ganz gut auskennt und ob es ein Schlager ist oder nicht, Schlager ist egal. Guckst du morgen Grand Prix? Ich würde es gucken, wenn ich nicht arbeiten müsste. Aha. Aber du hast sicherlich eine Meinung über Michel. Ja. Die würde ich jetzt gerne von dir hören. Ich finde, Michel ist eine respektable Künstlerin. Gut, das ist jetzt in meinen Augen. Ja, das ist nicht so euphorisch, aber es ist vorsichtig ausgedrückt. Wie ist deine Prognose für morgen? Also optimistisch gesehen, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ist klar, die Daumen. Machen also wir alle. Ich finde sie sehr sympathisch, also sie macht einen sehr sympathischen Eindruck auf mich. Sie ist nicht überheblich und sowas, also und sie kommt auch recht ehrlich für mich rüber, soweit es möglich ist in dem Geschäft. Deine Prognose? Also meine Prognose, optimistisch gesehen unter den ersten fünf und wenn ich das realistisch sehen soll, dann sagen wir mal unter den ersten 10. Ja. Ah, ich hätte so gerne Joy Fleming dort gesehen. Vorderes Mittelfeld. Ich hätte so gerne Joy Fleming dort gesehen. Ja, ich auch. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich finde Michelle zwar sehr sympathisch und ihr Lied finde ich toll, aber von den Liedern, die da bei der Vorausscheidung waren, da waren drei Viertel konnte man in den Müll treten. Darüber müssen wir gar nicht reden. Ja, aber Fleming war der absolute Höhepunkt. Diese Stimme ist einem kalt. Ja, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und ich hoffe, vielleicht klappt es nächstes Jahr mit ihr, dass sie dort hingehen kann. Nun gut, aber nun ist es so entschieden, sehr, sehr knapp ja entschieden. Ne? Die Joy Fleming lag dann ganz, ganz knapp an Michelle. Ja, es tat mir auch leid. Wir drücken ja Michelle die Daumen. Meine Prognose ist auch, ich glaube, dass sie unter die ersten 5 kommt. Das Lied ist eingängig, sie ist eine sehr attraktive Person. Aber es ist deutsch. Naja gut, aber Nicole war auch deutsch und es hat geklappt. Ne? Aber Nicole hat nicht nur deutsch gesungen. Als sie beim Grand Prix. Das wird Michelle auch nicht tun, weiß ich. Aha. Ja, die letzte Strophe, die Chance. Ja, die letzte Strophe ihres Liedes wird sie morgen auf Englisch singen. Ah ja, das wusste ich nicht. Ja. Gut, also wir drücken ihr die Daumen, das ist natürlich eine klare Sache. Ja. Und wir haben im Hinterkopf auch immer noch unsere Joy Fleming, dass sie es vielleicht das nächste Jahr schafft. Ja, ne? Ja. Und Udo Jürgens, rennst du bei mir offene Türen ein? Oh, das ist toll. Olaf. Ich habe jetzt auf Video aufgenommen und das werde ich all meinen Bekannten vorspielen. Genau, so macht das. Und dann bringt das vielleicht auch was. Dann sagst du, siehst du, der Domherr findet den Udo Jürgens auch gut. Genau. Lieber Olaf, alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Bis die Tage mal. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr, 40 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 22 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht hier live im Radio und Fernsehen, das könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Ein grundsätzliches Fax habe ich bekommen von Christina, die ist 14 Jahre alt und wohnt in Bonn. Und die hat geschrieben, hi, guten Morgen. Domian, ich wollte mich nur einmal darüber beschweren, dass deine Sendezeit so doof, eher gesagt scheiße ist. Ich weiß, dass sich schon tausend andere darüber aufgeregt haben, aber wieso kann dann nicht endlich mal was daran geändert werden? Ich meine, ich weiß, dass du enorme Einschaltquoten hast, aber wenn deine Sendezeit zwischen 23 und 24 oder meinetwegen zur Not auch zwischen 24 und 1 Uhr wäre, würdest du hundertprozentig noch mehr Zuhörer haben. Wir Schüler ärgern uns, dass wir nur meistens freitags deine Sendung hören und die interessanten Themen unter der Woche verpassen. Das ist echt doof. Ansonsten bist du der beste Talkmaster, den ich und meine Freunde kennen. Da sind wir uns einig. Mach weiter so, aber ändere deine Sendezeiten. Christina, 14 Jahre aus Bonn. Sehr lieb, Christina. Danke für das Lob. Was die Sendezeit angeht, kann ich leider nicht verändern. Zum Stündchen früher wäre mir auch lieber, aber geht leider nicht. Udo, 48 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Udo. Ja, ich wohne ganz dicht bei Hannover. Ja, und schön. Und mein Thema ist hier Komplexe wegen meiner Behinderung. Ja. Und zwar bin ich durch einen Unfall gewissermaßen linksseitig hochgradig beinamputiert und habe da gewissermaßen Komplexe in der Öffentlichkeit, Beziehungsängste. Also, lass mich fragen, hochgradig heißt das, Oberschenkel amputiert. Der Oberschenkel ganz weg ist. Ja. Das Gelenk ist, alles ist raus. Das ja. Was war das für ein Unfall? Ich bin beim Aussteigen unter einen anfahrenden Zug gekommen. Ach. Und, In einem Bahnhof? Ja. Ich war auf dem Weg zu meiner Mutter, wollte die besuchen zum Geburtstag. Moment, du bist aus einem Zug ausgestiegen? Und der Zug war ruckartig wieder angefahren. Ach so. Und ich war dadurch unter den anfahrenden Zug gekommen. Also Schuld war der Zugführer. Ja, gewissermaßen schon. Bekannte hat sich noch für eingesetzt. Hast du Geld bekommen von der Bahn? Nein, leider nicht. Ich bin aber mit der Rente gut abgesichert heute. Wann war dieser Unfall? 84, 1984. Du musst doch damals die Hölle durchlitten haben, ja, an Schmerzen. Ne? Und Schmerzen und. Eine Beziehung auch dadurch in die Brüche gegangen. Lass mich nochmal zu diesem Unfall fragen. Hat der Zug dich dann quasi zwischen ihn und das Gleis irgendwie runtergerissen? Ich bin bei dem letzten Waggon bin ich quasi unter das Gleis geraten. Mhm. Ja. Rechts habe ich noch, auch der Fuß ist noch mit drunter gekommen, die Ferse ist mir wieder dran gesetzt. Aber ich bin heute wieder gut zu Weg. Wurde das Bein regelrecht abgetrennt von dem Zug? Ja, damals bis zum Knie und dann bin ich wegen der Prothese quasi ist es nochmal amputiert worden bis zum Oberschenkel. Nach welcher Zeit wurde es dann zum zweiten Mal amputiert? Das ist 1990 gewesen. Ach so, du hast so lange dich herumgequält und dann musst du es nochmal. Ja, nochmal. Mhm. Ich habe zwar eine Prothese, aber ich bin heute, die ich sag, wie es ist, die Prothese steht so gut wie nur in der Ecke, kann man sagen, weil ich mit den beiden Gehhilfen oder Krücken, wie man sagt, bin ich beweglicher als bin mit der Prothese. Ne? Das hast du gerade gesagt, dass viel passiert ist seitdem oder dadurch auch. Du hast eine Beziehung, hast du verloren? Ja, sag, wie es ist. Ich bin mit einem Freund fast 10 Jahre zusammen gewesen und hat sich... Also durch die langen Krankenhausaufenthalte ist das in die Brüche gegangen. Mein Freund, warst du denn mit dem Freund zusammen? Wir haben zusammen gewohnt. Nee, warst du mit ihm zusammen vor dem Unfall schon? Ja, vor dem Unfall. Und dann danach noch 10 Jahre, oder wie? Nein. Kurz nach dem Unfall ist das alles in die Brüche gegangen. Ach so, warum? Mein Freund hat jemand anders kennengelernt. Mhm. Und meinst du auch, dass das irgendwie so einen Hintergrund hatte, dass du für ihn nicht mehr attraktiv genug warst? Ja, ganz genau, wie man sagt, in der schwulen Szene los ist. Und ihr wart vorher 10 Jahre zusammen? Fast 10 Jahre, ja. Das war bitter. Ist sehr bitter. Mhm. Ich sage, wie es ist, wenn ich ruhig mal in den Szenenladen gehe, in Hannover oder was, ich kann das manches Mal nicht ertragen, diese Anstarrerei und. Hab's versucht, in Hannover versucht, einen Verein zu gründen, man sagt schwul und behindert. Mhm. Es ist nicht möglich, keine Resonanz. Mhm. Weil das größte Problem ist halt, wieder eine Beziehung auch aufzubauen damit. Ja, das glaube ich. Bist du ein sehr einsamer Mann? Ja, es ist schon. Ich meine, ich wohne jetzt, es ist nur so circa 8 Kilometer außerhalb hier von Hannover. Mhm. Und wie sieht denn das aus so mit dem Thema Sexualität? Findest du Sexualpartner? Ich hin und wieder mal, ich sag mal ganz selten. Mhm. Ist es für dich dann, wenn du jemanden gefunden hast, was ja wohl auch schwierig ist, wie du sagst, bist du dann auch gehemmt, mit jemandem ins Bett zu gehen? Eigentlich nicht so. Wenn jemand sagt oder wenn ich sage, jetzt ist es, ich habe ja über verfüge schon mal über Zeit, dass ich mal auf eine Anzeige schreibe oder dass mir es wird gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme, kriege ich auch immer gleich, als wenn ich an die Seite gedrückt werde. Mhm. Ne? Bist du auch schon mit dem Phänomen konfrontiert worden, dass sich Leute gezielt an dich heranmachen, weil sie auf behinderte Menschen stehen? Ja, habe ich schon erlebt. Wie gehst du damit um? Nein, weil das sind irgendwie, ich hätte einen Typ mal gehabt, der wollte regelrecht dann hier mich, ich sag, wie es ist, drauf zeigen und hat mich, der stand auch behindert. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und also das war widerlich nochmal. Empfindest du das auch als Diskriminierung? Ja. Ja, verständlich, ja. Ja. Wie weiß ich eigentlich, ich weiß, dass du jetzt keine Kontaktperson so bist, ist mir klar. Aber mich macht gerade ganz stutzig, dass es so etwas in Deutschland zumindest noch nicht gibt, eine Gruppe, wo sich Behinderte, schwule Behinderte zusammentun. Ja, ich habe selbst eine Anzeige mal aufgegeben in einem Stadtmagazin oder in einem schwulen Magazin, keine Resonanz erhalten. Ne? Würdest du denn mit einem auch behinderten Mann zusammen sein? Jederzeit. Das wäre für dich kein Thema. Würde für mich kein Thema. Weil ich verfüge was seit, ich bin Frührentner durch diesen Unfall. Ne? Aber es ist wirklich eine Frage, die du jetzt aufwirfst. Wie leben schwule behinderte Menschen? Einmal das und auch wenn ich jemanden finden würde, ne? Ist halt sehr schwierig. Und dass das sogar in einer Großstadt, also wenn du fast in Hannover wohnst, dass es da auch so eine große Schwierigkeit ist. Ist schwierig. Dann sind doch wahrscheinlich deine Besuche in schwulen Diskotheken oder Kneipen stets frustrierend, ne? Ich habe zwar nette Bekannte aus den früheren Kreisen, Freundespaare, die sagen, ach Mensch, ist doch kein Grund zu hindern, komm her, komm zu uns und dann gehen wir zusammen los. Mhm. Weil ich habe zwar noch einige Bekannte von früher, ne, dass ich mal wieder in die Stadt gehe. Mhm. Du bist aber jetzt, das habe ich gerade richtig verstanden, du bist Rentner, ne? Frührentner. Ja, ich bin Frührentner, ja. Was machst du so den ganzen Tag zu Hause? Ja, ich beschäftige mich schon mit meiner Wohnung oder fahre in die Stadt, ne? Aber ist es nicht auch ein bisschen langweilig manchmal? Ja, ist es schon langweilig manches Mal, das ist schon richtig. Ne? Also, vielleicht hast du einen Anstoß gegeben oder vielleicht kriegen wir irgendeine Rückmeldung, weil ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es in ganz Deutschland so etwas nicht gibt. Eine solche Gruppierung, eine Art, eine Vereinigung von Schwulen, die behindert sind. Ja. Ich verspreche dir, wenn sich da bei uns irgendetwas hier ansammelt oder wenn jemand anruft, dann stellen wir den Kontakt her. Also das würde mich das machen wir. Oder auch, ich sage ja, ich weiß, dass du keine Kontakt wirst. Mhm. Und wenn ich einen Schwulbehinderten als Partner finden würde, wäre auch... Und der eventuell braucht auch nicht behindert sein, kann behindert sein, wäre kein Problem. Was hast du eigentlich, zum Schluss noch die Frage, vorher beruflich gemacht? Ich war in einer Firma tätig, die Berufskleidung herstellt. Ja. Mhm. 48 Jahre, der Udo. Also, wenn sich bei uns was tut, wir informieren dich. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du in irgendeiner Weise in Kontakt kommst mit einem. Dass du eine Liebe findest, ganz einfach gesagt. Dankeschön. Alles Gute, tschüss Udo. Tschüss. Habe ich denn hier für ein SMS-Fax bekommen? Hallo Domian, danke, dass es deine Sendung gibt. Sie ist die beste Einschlafhilfe. Gruß Anne, ich hoffe, dass ihr nicht eingeschlafen seid. Aber das meint die Anne, glaube ich, gar nicht böse. Das höre ich oft, dass Leute so im Bett liegen abends und ein bisschen gucken und hören. Und naja, irgendwann wird man natürlich dann auch müde, verständlicherweise bei der Uhrzeit. Jetzt lese ich hier nochmal Olaf, 36. War das nicht gerade schon mal? Hallo Olaf. Hallo Domian. Ja. Ja, hier ist Olaf. Aber wir haben gerade noch nicht miteinander geredet. Nein, wir haben gerade noch nicht miteinander. Das ist lustig, weil ich gerade auch einen Olaf hatte, der auch 36 Jahre alt war. Oh, das sind Zufälle. Also du bist Olaf 36, der Zweite heute. Ja, richtig. Also, dein Thema, Olaf. Ja, mein Thema war eigentlich zu letzter Woche, Thema Überfall. Ja. Ja, ich bin Taxifahrer. Mhm. Und vor circa 8 Jahren hatte ich einen Überfall. Da ist ein Herr bei mir eingestiegen. Ich sag jetzt einfach mal Herr. Ja. Und hier in Sauerland, Arnsberg. Ja. Und ich bin losgefahren. Da hatte mir ein Fahrziel angegeben. Losgefahren. War das am Tag oder am Abend? In der Nacht? Das war in der Nacht. Mhm. Circa um 12 Uhr rum. Mhm. War leicht am Regnen gewesen. Mhm. Und er hat mir ein Fahrziel angegeben. Arnsberg. Bin losgefahren. Ich bin auf der Autobahn draufgefahren, da habe ich irgendwie gemerkt, oh, hier stimmt was nicht. Und es hat auch gerasselt, der saß auch hinter mir. Mhm. Und urplötzlich hatte ich ein Messer am Hals und er hat nur noch gesagt, Geld her. Während der Fahrt? Während der Fahrt, ja. Und du hast das Messer gespürt am Hals? Ich habe das Messer ein wenig gespürt am Hals. Was ja schon eine harte Situation ist, ne? Das ist schon eine sehr harte Situation. Ja, das glaube ich, ja. Mhm. Und in dem Moment habe ich eigentlich nur gedacht, ja, der will mich töten. An was anderes habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich greife in das Messer rein, während der Fahrt auch noch, und versuche die Klinge irgendwie von meinem Hals wegzukriegen. Also ich stelle mir das vor, du sitzt, wie viel schnell bist du gefahren? Über 100 wahrscheinlich auf der Autobahn. Das war Auffahrt, Autobahn, aber Beschleunigung 100. Gut, 100. Du spürst am rechten Rand deines Halses? Ja, richtig. Und dann greifst du in das Messer rein, um es wegzudrücken? Ja, um das wegzudrücken, ja. Hab auch nicht mal losgelassen. Das ist aber mutig. Das hätte aber auch... Ja, erzähl mal weiter. Ja, dann bin ich... also ich bin auch nicht mehr ziemlich weit gefahren, weil ich habe irgendwie geschafft zu bremsen, also langsamer zu werden. Hab gemerkt, dass ich die Klinge vom Messer abgebrochen habe. Da musst du eine ungeheure Kraft entwickelt haben, weil du hast ja nur mit der Hand gedrückt und er konnte mit der ganzen... Ja, also... Mit dem ganzen Arm agieren. Was entwickelt, in dem Moment hat man also wirklich... Ich stand so unter... Ich will nicht sagen Schock, aber ich weiß nicht, ich hatte solche Kräfte, also ich habe auch gar nichts mehr gespürt, weil ich habe auch geblutet am Finger. Dir ist es gelungen, die Klinge abzubrechen? Die Klinge abzubrechen, richtig. Und dann? Ja, und dann habe ich das Auto irgendwie zum Stehen gebracht, aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass er wohl versucht hat, mit der abgebrochenen Heft des Messers mich hinten im Rücken reinzustoßen, aber wie auch immer, habe mich nach vorne gebeugt, ich habe das Auto irgendwie zum Stehen gebracht, mhm. bin rausgesprungen aus dem Auto und bin erstmal weggelaufen mhm. über der Autobahn. Mhm. So, nach circa 100 Metern habe ich nur gedacht, oh, du hast einen Schlüssel stecken lassen, da kann ich jetzt überfahren. Mhm. Da wollte ich rüberlaufen auf die andere Seite, war ja. auch doof, weil da kamen mir schon die Autos entgegen. Ja, ja. Habe ich ein Auto angehalten. Wie, auf der Autobahn? Auf der Autobahn, ja, ich habe gewunken. Aha. Und da hielt auch ein Auto an, das waren zwei Mädels. Und ich habe nur gesagt, Überfall, Überfall, Polizei rufen. Mhm. Da sind die aber auch sofort weitergefahren. Mhm. Ja, und hinterher kann ich mir auch vorstellen, warum die weitergefahren sind, weil ich war voller Blut gewesen. Mhm. Dann hielt noch ein Auto an, das war zufälligerweise ein Wachmann. Mhm. Und dann sind wir zusammen zum Auto zurückgegangen. Und, ja, Moment, aber du hast das Auto noch auf der anderen Straßenseite angehalten. Nee. Ach, auf deine, achso, auf in Fahrtrichtung. Auf meine Seite. Ah ja, ah ja. Ich wollte die Autobahn überqueren. So, und während du da zugange warst mit dem Anhalten und so, wo war denn der Täter, wo war dein Auto? Ja, das war's ja, dass mein Auto stand, 100 Meter hinter mir. Und der Täter? Wie gesagt, ich habe also noch ein Auto angehalten. Hm. Das war innerhalb von drei, vier Minuten hm. war das. Und wir sind zusammen zum Auto hingegangen, mhm. der Wachmann und ich, mhm. und der Täter war weg, meine Geldbörse war noch da. Mhm. Ja. Aber du hattest dann deinen Schock und deine Todesangst erlebt. Das war also, ich muss sagen, das war ein Schock fürs Leben. Ist ja, denn dieser also, Mann je gefasst worden? Nein, ist nicht gefasst worden. Bist du danach weiter, das ist vor 8 Jahren gewesen, hast du gesagt gerade, ne? Ja. Bist du danach weiter Taxi gefahren? Ich bin also drei, vier Tage später, ich hatte eine kleine Verletzung am Finger, mhm. aber so 4, 5 Tage später bin ich wieder aufs Taxi gestiegen. Also ich denke, dass sehr oft, oder fast immer, wenn ich Taxi fahre, dass die Männer oder die Frauen auch eigentlich immer so eine Grundangst haben müssen, gerade nachts, wenn jemand einsteigt. Da kann ich nur, wenn ich das eben erwähnen darf, hm. meinen Kollegen gerade grüßen. Hm. Der ist nämlich vorgestern, der hört das jetzt wahrscheinlich auch mit, die Sendung. Hm. Der ist vorgestern überfahren worden und das war auch nicht so schön. Wir haben uns neulich noch darüber unterhalten hm. und er hat es jetzt selber erfahren. Ist euch das eigentlich unangenehm, wenn man, ich mache das eigentlich immer, wenn man hinten einsteigt? Ist es euch? Das ist mir persönlich sehr unangenehm. Ich habe lieber den Fahrgast vor... Eine Seite. Ja. Hast du denn daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen seit diesem Überfall? Führst du eine Waffe mit oder eine Schreckschusspistole oder irgendwas? Am Anfang habe ich mir Reizgas zugelegt, mhm. aber das habe ich 2, 3 Mal, ich weiß auch nicht, das habe ich verschlampt, also ich mhm. war weg. Aber seitdem irgendwie hat man eine gewisse Menschenkenntnis, mhm. obwohl man kann nicht jeden... reinschauen. Kann man überhaupt nicht. Kann und es man gibt, überhaupt nicht. Es gibt auch Situationen, ihr seid den Leuten ja auch wirklich ausgeliefert. Wir wenn, sind den ne? wirklich ausgeliefert. Wenn die hinten sitzen, was wollt ihr machen? Dann können wir gar nichts machen. Nee, da gibt es nur die Lösung wie in Amerika, dass da ein Panzerglas dazwischen ist. Ne? So eine Scheibe. Ja, das wäre dann noch die beste Möglichkeit. Kostet natürlich sehr viel Geld in der Grundausstattung. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt in Deutschland irgendwo gibt. Ich habe es noch nie gesehen. Nee, also das habe ich auch noch nie gesehen. Mhm. Neuerdings sind die Taxen auch in den Großstädten sind sie mit Videokameras ausgerüstet. Meinst du, das schreckt potenzielle Täter ab, so eine Videokamera? Davon gehe ich mal aus, weil die Kamera hinten fest eingebaut ist im Kofferraum. Mhm. Fährst du im Moment immer noch Taxi? Ich fahre immer noch Taxi. Ich bin zurzeit auch am Taxifahren. Ach so. Ich habe jetzt nur angehalten. Ich weiß ja, dass uns sehr viele Taxifahrer in ganz NRW hören. Grüßen wir ganz herzlich mal alle Taxifahrer. Ich grüße alle Taxifahrer in ganz NRW und in ganz Deutschland. Na wunderbar. Hoffentlich. Und den Mario. Und den Mario. Und hoffentlich bleibt ihr alle gesund und hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Ja. Alles Gute, Olaf. Ja, wünsche ich dir auch, Domian. Wieder und erfolgreiche Nacht noch. Ja, danke. Tschüss. Jo. Ivan. Wow. 31. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ivan, deswegen grüßt du. Ich sage halt wow, weil der Name gut klingt. Deshalb sage ich das. Ja. Bist du Deutscher? Nee, ich bin kein Deutscher. Sondern? Brasilianer? Ja. In Brasilien gibt es den Namen Ivan? Ja. Wir denken ja immer gleich an Russland, ne? Wer Ivan, der... Ja, viele Leute denken das. Ist das ein richtig brasilianischer Name auch? Ja, es gibt sehr viel in Brasilien. Ja. Ivan, über was reden wir? Also, es gibt für mich so ein großes Problem jetzt zur Zeit. Ich bin schwul. Mhm. Und ich habe hinter mir so ein 9-jähriges Beziehung. Mhm. Es war eine super Beziehung. Das war wirklich das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe, was ich mir gewünscht habe. Und leider ist durch also alltägliche Probleme, es ist gescheitert, letzten September. Hast du mit dem Mann zusammen gewohnt auch? Ja, ja. Es war ein Jahr, ich bin erst 31 und er ist ein Jahr jünger als ich, aber ich hatte eigentlich ein bisschen mehr Erfahrung gehabt, was ein alltägliches oder was Leben bedeutet, für meinen Begriff so. Und am Ende hat es ein bisschen Stress gegeben und naja, auf jeden Fall haben wir uns getrennt und es war die beste Lösung auch. Wir unterhalten uns sehr viel miteinander. Es gibt dann einen guten Kontakt zueinander. Es geht gar nicht darum, es geht nur so, nachdem diese Trennung kam, ich habe mich so in ein bisschen andere Richtung orientiert und das ist in der SM-Szene. Achso, ich dachte jetzt in Richtung Frauen. Richtung Frauen nicht. Und, in die SM-Richtung. Ja. Jetzt durch die Trennung, bewirkt durch die Trennung. Vorher. Vorher hatte ich natürlich schon ein bisschen Interesse gehabt, aber nicht praktiziert. Ich habe einfach so durch Chatten oder Bilder angeguckt und mich ein bisschen, als ich allein bin, habe ich dann natürlich onaniert und daran gedacht. Ja. Aber du hast nicht mir zugetraut, aus Verbindlichkeit. Ich hatte auch keine Lust und hatte das nicht nötig. Ja. Warst du denn auch mittlerweile dann schon mal in so einem SM-Club oder hast du praktisch das auch Club, ich hasse Club und Verein. Ja. Naja, ich meine jetzt keinen SM-Verein, sondern Club im Sinne von Diskothek oder ja, Nacht. Ja, das habe ich schon besucht und habe ja auch sehr genossen und wirklich sehr genossen, gerade was um Urin betrifft und und Faustik betrifft und habe richtig genossen und das ist mein Problem. Das ist eigentlich Inwiefern ist das Problem jetzt? Ja, es ist ein Problem für mich, es ist im Gegenteil meine Prinzipien, die ich habe, die ich ich weiß es nicht, dass es eine Grenze gibt und was Normalität und Anormalität, Abnormalität gibt. Also darf ich übersetzen, wenn ich es richtig verstehe, dass du jetzt etwas tust, nämlich in dem SM-Bereich, an sexuellen Praktiken, die du eigentlich moralisch ablehnst. Genau. Warum lehnst du die eigentlich moralisch ab? Ja, weil ich dafür vielleicht nicht erzogen bin und was sind Prinzipien, die nur im Kopf sind oder weil ich denke... Aber du bist doch bestimmt auch nicht schwul erzogen worden, ne? Oder? Nein. Na also. Ja, aber ich denke so, das gibt Sachen, dass ich für mich denke, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist oder falsch ist, weil ich habe zum Glück, oder es ist schade eigentlich, wenige Freunde oder keinen Freund, die ich darüber reden kann. Es ist folgendes, es ist einfach so, das ist etwas, das ich nicht bei mir gerne hätte, diese Verstehst du? Ich verstehe schon, aber ich verstehe nicht, warum. Und das kannst du ja auch nicht richtig erklären. Du sagst, es ist vielleicht eine Tradition, eine Erziehung. Aber vieles ist Tradition und Erziehung. Und das ist ja auch das Problem von vielen Schwulen, dass sie sich am Anfang selbst ablehnen, weil sie ganz anders erzogen worden sind. Und wenn du jetzt eine SM-Affinität in dir entdeckt hast, einen Spaß an dieser Art der Sexualität, ist doch gar nichts einzuwenden. Was meinst du, wie viele Menschen das praktizieren und das leben? Ja, ich habe auch einen ganz starken Glauben und das ist mein großes Problem, weil durch diesen Glauben dieses Glauben ist so, dass er gar nicht verurteilt. Weißt du, ich glaube, mit dem Glauben ist das immer so eine Sache. Sollte nicht das oberste Prinzip bei dem Glauben sein, dass man Gutes für Menschen tut und dass man Menschen nicht schadet oder schädigt. Und das tust du doch nicht mit dem. Du suchst doch dir Partner, die auch daran Spaß haben. Also es ist doch in Ordnung. Es ist in dem Moment schlimm, wenn du dir einen Menschen ausguckst und ihn dazu zwingst, etwas zu tun, was er nicht will. Ja, aber es ist verdammt schwer, wenn du das daran denkst oder so. Und plötzlich, deine Glauben ist etwas, was... ich glaube an den Spiritismus, an der Wiedergeburt und solche Sachen, dass in Brasilien das sehr verbreitet ist und das ist so ein bisschen, das mich so einprägt, dass aber kannst du das von der Körper so her, vielleicht ist es eine Eroberung von deinem Körper, von deinen Grenzen und so alles. Aber kannst du dir das denn für dich nicht so vielleicht auch klar machen? Nimm es doch als Kapriole des Menschseins, auch der Sexualität. Und bewerte das nicht moralisch als schlecht oder als gut oder als schmutzig oder sauber. Über Jahrhunderte hinweg sind die Menschen gepeinigt worden und geknebelt worden, indem man ihnen einredete, Homosexualität ist was Schmutziges oder es ist nicht in Einklang zu bringen mit Glauben und so weiter. Heute gibt es ja auch leider Gottes immer noch. Also so finde ich, könntest du das da ganz genau machen. Ja, andererseits genieße ich sehr, sehr. Ja, das ist doch auch gut. Das ist meine Öffnung und meine... Feier ist doch als neue Entdeckung deine eine Seite in dir. Ist doch wunderbar. Aber diese Ex-Freund und dass wir sehr viel miteinander Kontakt haben, hatte Wille her und ich innerlich auch sehr, sehr will, dass wir vielleicht nochmal miteinander versuchen. Es gibt also bestehende Möglichkeiten. Es ist natürlich nicht, dass so sein wird, aber es ist so, dass es bei ihm total ausgeschlossen ist. Und ich möchte gar nicht diesen Thema ansprechen. Und hatte mir schon gleich gesagt, dass ich manchmal ihm ein bisschen bad zu hart bin. Und das tut mir so weh, weil es ist eigentlich genau das, was ich nicht sein will. Gut, das ist ja nur ein ganz anderes Thema. Ob du, wenn du mit diesem Mann nochmal zusammenkommst, das mit dem praktizierst. Wenn das nicht sein Ding ist, dann lass es sein. Aber was deine Person anbelangt, finde ich, lebe es, mache es. Es ist eine neue Entdeckung deiner Person. Ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Okay. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss, Iva. Hannelore, 52 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, bin ich drauf? Ja, du bist drauf, total drauf jetzt. Ihr habt mich auf dem linken Fuß erwischt. Warum? Weil ich nicht mehr damit gerechnet habe, das war zu, ich glaube, vorgestern oder ich weiß nicht wann, und zwar zu den verrückten und durchgeknallten Alten. Ja. Nicht ich, ich wollte eigentlich ein Lob auf nicht verrückte, aber eben doch ganz tolle alte Eltern, meine Eltern aussprechen. Ja. Und zwar ist mein Vater 86 und ich glaube, wenn ich dich jetzt mal frage, ob du einen alten Menschen kennst, die Mutti ist 81, ist aber krank und kann nicht mehr aus dem Haus. Der Papa hört nicht mehr durch den Tischlerberuf, damals gab es ja keinen Lärmschutz, hat aber Hörgeräte und sagt immer, ja, er tut so, als ob er hört. Er hat ein Glasauge, da ist vor 4 Jahren eine Operation verfuscht worden, aber wir haben da kein Theater draus gemacht, wir haben das hingenommen, wie man es eben hinnehmen muss. Ich habe nur so geweint und nie mehr gedacht, dass er sich damals erholt. Also Glasauge und nicht hören, der geht jeden Freitag schwimmen, jeden Freitag wandern, 14 Kilometer. 14 jeden, Kilometer? Ja, 14. 14, nicht 40. 14. Nee, 14, das reicht, ist ja auch nur viel für einen 86-jährigen Mann. Dann geht er jeden Dienstag schwimmen und dann geht er kegeln. Das auch noch. Ja, und er kauft alle Sonderangebote ein, er macht also alles.